Ein Sturmangriff. An der Front geht es wieder recht lebhaft zu. Seit 2 Tagen rollt starkes Geschützfeuer. Wir werden alarmiert. Aber dieses Mal ist es kein blinder Alarm, sondern bitterer Ernst. Keiner darf ohne besondere Erlaubnis das Quartier verlassen, es sei denn zum Dienst. Wenn man sich abends hinlegt, kann man jede Minute wieder geweckt werden. Alarmbereitschaft ist etwas Ungemütliches, noch dazu, wenn sie länger dauert. Man weiß nicht, wie man dran ist. Eine gewisse Spannung verfolgt einen auf Schritt und Tritt. Jedem merkt man diese Nervosität an, auch wenn man sie noch so sehr zu verbergen sucht. Unser Plauderstündchen an diesem Abend ist lange nicht mehr so gemütlich, wie es bisher war. Man spricht schon wieder von Trommelfeuer und Angriffen. Auch der alte Franzose hat seinen Kummer. Er weiß sehr gut, dass, wenn sich die Front zu unseren Ungunsten verändert, auch diese Gegend bald in Mitleidenschaft gezogen werden wird. Und dies bedeutet heute vollständige Zerstörung. Sind doch schon im Gelände ringsumher, wie wir bei unserem Umherstreifen festgestellt haben, ganze Stellungen abgesteckt, damit im Notfall nur die Gräben schleunigst ausgehoben werden brauchen. Der Stand jedes einzelnen Geschützes ist markiert. Und die Front ist doch noch so weit entfernt. Die Bevölkerung ist nicht gut auf die Engländer zu sprechen, das hat uns unser Wirt schon wiederholt zu wissen gegeben. Heute ist nun die 2. Nacht der Alarmbereitschaft. Ob wir sie durchschlafen können? Ehe ich mich hinlege, schaue ich noch einmal durchs Fenster. Der Wind trägt den Geruch von reifem Getreide in den Raum. Es wetterleuchtet, dumpf, und ferne brodelt die Front. Diese Nacht vergeht noch einmal, ohne dass wir im Schlaf gestört werden. Aber am Vormittag, gegen 9 Uhr, wird höchste Alarmbereitschaft befohlen. Jeder Mann muss sich marschbereit im Quartier aufhalten. Unsere Tornister haben wir schon vorgestern in den Fahrzeugen verpackt. Diese stehen ebenfalls fertig zur Abfahrt. Jede Minute kann es losgehen. Um 10 Uhr muss die Kompanie marschbereit sein. Dann geht es ab. Im Vorbeimarschieren werfe ich noch einen Blick auf unser Quartier, das uns nahezu 4 Wochen beherbergt hatte. 1 Stunde später haben wir die beiden Dörfer weit hinter uns. Wir marschieren frontwärts. In der Glut der Augustsonne marschieren wir vorbei an Feldern, auf denen reifes Getreide auf seine Ernte wartet. Überall sind auch schon Soldaten und Zivilisten dabei, das Getreide einzubringen, denn es ist Brot für uns. Feindliche Flieger streichen in der Gegend umher, Flakbatterien beschießen sie. Es ist wieder eine große Sache im Gange, daran ist kein Zweifel mehr. Am Spätnachmittag beziehen wir Quartier im Dorf Chardeauville. Aber wir bleiben in höchster Alarmbereitschaft und die Gewehrbedienungen müssen beisammen liegen. Die kommende Nacht vergeht aber ohne Störung. Am nächsten Morgen marschieren wir weiter. Jede Kompanie für sich, jedes Bataillon hat einen anderen Weg. Dadurch werden Truppenzusammenballungen auf den Straßen vermieden. Am Nachmittag erreichen wir den Ort Auvillain. Die Front ist nicht mehr weit, man hört es am Geschützdonner. In den Wäldern versteckt und hinter guten Deckungen feuern andauernd weittragende Geschütze. Wir beziehen Alarmquartier. 25 Mann sind in dem Raum untergebracht, in dem wir auch liegen. Gestiefelt und gespornt legen wir uns auf die vorhandenen Pritschen. Wer keinen Platz findet, legt sich eben auf den Fußboden. Die Leute sind von dem schnellen Marsch in heißer Sonnenglut müde. Unheimlicher Kanonendonner setzt gleich nach Beginn der Dunkelheit ein. Wenn wir nicht so müde wären, könnten wir nicht einmal schlafen. Draußen ächzen schwere Fahrzeuge vorbei. Auch höre ich, als ich einmal munter werde, das Einschlagen von Granaten in der Nähe. Der Tommy steht vor dem Angriff. Er hat aber seine Sache schlecht geheim gehalten. Unsere Division wird eingreifen. Wir werden den Gegenstoß führen. Mit Tagesanbruch beginnt gewaltiges Trommelfeuer. Wir werden alle wach und hören schweigend dem nahezu 2 Stunden währenden Höllenkonzert zu. Dann beginnen unsere Geschütze zu schießen, was die Rohre hergeben. Der Angriff ist im vollen Gange. Eine Stunde später erfahren wir, dass der Engländer in die deutschen Linien eingedrungen ist. In der Frühe wird unsere Kompanie in Marsch gesetzt. Kaffee wird unterwegs empfangen. Das englische Feuer hat wohl nachgelassen, dafür schießt aber unsere Artillerie umso stärker. Auf den Anmarschwegen ist ungeheurer Betrieb. Menschen und Material werden nach der Front gewälzt. Wir kommen vorbei an feuernden Batterien und an zerschossenen Wohnstätten. Ein abseits stehendes Gehöft ist in Brand geraten. Gegen 10 Uhr gelangen wir in ein zerstörtes Dorf, in dem sich Teile der zurückgehenden Stellungstruppen aufhalten. Englische Flieger nähern sich, wir müssen uns unsichtbar machen und in die Häusertrümmer kriechen. Die feindlichen Flugzeuge verschwinden. Im Gänsemarsch bewegen sich Infanteriegruppen durch den Ort. In einzelnen zertrümmerten Häusern sind Geschütze untergebracht, die andauernd feuern. Hier wird es bald Zunder geben. Wir verlassen den Ort. Am Ausgang desselben werden die einzelnen Gewehrbedienungen auf die Infanteriekompanien verteilt. Nun geht es vorwärts, jede Deckung ausnützend, die sich bietet. Einzelne deutsche Flieger ziehen nach den englischen Linien hin. Unsere Artillerie trommelt auf die feindliche Stellung. Vorläufig wissen wir nichts Näheres. In der im Bau befindlichen Wotan-Stellung bleiben die Kompanien in Sturmbereitschaft liegen. Kurz nach 11 Uhr kommt der Befehl. Die Division steht mittags 12 Uhr zum Sturm bereit und nimmt die Höhe 70. Die Höhe liegt zwischen Ulysch und Lens. Der Engländer hat sie heute Morgen genommen. Wir sollen sie wiederholen. Eine blutige Aufgabe. Von der Stellung, in der wir Aufstellung genommen haben, zieht sich die Höhe allmählich bergan. Vielleicht einen Kilometer sollen wir im Sturmschritt durcheilen. Einen Kilometer freies Feld mit wenig Deckung, mittags 12 Uhr. Wir sitzen in dem flachen Graben der angefangenen Stellung und warten. Unbarmherzig brennt die heiße Augustsonne auf die Erde herab. Ich rauche eine Zigarette nach der anderen. Neben mir sitzen Schaubel und Frank und sagen nichts. Lumpe sitzt etwas abseits und verdrückt seine gesamten Lebensmittel. Er ist sich der Situation, in der wir uns befinden, gar nicht bewusst. Er hat nur die eine Sorge, später keine Zeit mehr zum Essen zu haben und ist beinahe zu beneiden um seine Naivität. Die Zeit wird furchtbar lang. Ich wollte, es wäre Abend, da wäre die Geschichte vorbei. Von den Kameraden verschwindet einer nach dem anderen abseits in den Büschen, um der Depression Luft zu machen, die sich angesichts der bevorstehenden Tatsachen auf den Magen legt. Nur wenig wird gesprochen, jeder hat jetzt seine Gedanken für sich. Das Sturmfieber hat alle gepackt, über uns pfeifen und fauchen die Granaten unserer Artillerie feindwärts ununterbrochen. Es ist 12 Uhr, aber noch geht es nicht los. Irgendetwas verzögert die Sache, und das Warten fällt unendlich schwer. Die Spannung, die auf jedem lastet, ist geradezu quälend. Ich selbst habe keine Ruhe mehr. Oft stehe ich auf und gehe einige Schritte, um mich bald wieder hinzusetzen. Es ist, als wenn man Blei in den Beinen hätte. Zum Sitzen hat man wiederum keine Ruhe, und so steht man erneut auf. So geht es allen. Ordonnanzen suchen die Führer. Bewegung kommt in die gelähmten Gestalten. Vielleicht brauchen wir gar nicht zu stürmen? Die Zugführer werden zum Leutnant gerufen. Nach erfolgter Entgegennahme der Instruktionen begeben sie sich wieder auf ihre Plätze. Es geht gleich los. Unsere Artillerie schießt ganz wahnsinnig. Endlich. Punkt 12.30 Uhr steigt die erste Welle aus dem Graben. Das Artilleriefeuer steigert sich noch mehr. Im Schutze dieses Feuers müssen wir uns so nahe wie möglich heranarbeiten. 5 Minuten später folgt die zweite Welle, in der sich die Maschinengewehre befinden. Anfangs kommen wir ganz gut vorwärts. Noch deckt unsere Artillerie den englischen Graben zu. Dann aber mit einem Male geht der Teufel los. Der Engländer schießt Sperrfeuer. Rascher laufen wir. Wir laufen, was die Beine hergeben wollen. Dabei haben wir schwer zu schleppen. Und doch möchten wir auch mit den Infanteristen Schritt halten, dass wir nicht allein im Gelände herumturnen und nicht wissen, zu wem wir gehören. Links und rechts, vor uns, hinter uns, überall wühlen sich Granaten in die Erde. Man hört sie vor allem Tumult gar nicht kommen, man sieht nur plötzlich die Erdsäulen aufsteigen. Schrapnells zischen und platzen, und was für Brocken, Verwundete schreien auf, andere fallen, ohne einen Laut von sich zu geben. Nur keinen Aufenthalt, nur vorwärts. Jetzt pfeifen auch Gewehrkugeln, aber glücklicherweise zu hoch. Die tun uns wenigstens keinen Schaden. Wir stoßen auf Tote und Verwundete der ersten Welle. Die Getroffenen betteln und jammern um Hilfe. Wir stürzen vorbei. Wir haben keine Zeit, ihnen zu helfen. Hinter uns wird schon Sanitätspersonal kommen. Immer vorwärts. Die Kugeln pfeifen jetzt dichter. Sie schlagen vor unseren Füßen in den Sand. Wann wird eine treffen? Da liegen wieder zwei, von einer Granate zerrissen, das Blut läuft aus großen Wunden. Wir erreichen einen Graben, er ist nicht tief, gewährt aber genug Schutz für eine Atempause. Viele Verwundete liegen darin. Da wird unser Zug nach links dirigiert. Dort sitzt der Gegner in einem Steinbruch und flankiert die vorgehenden Trupps. Wir rennen in eine Mulde hinunter, um durch sie besser und gedeckt an den Gegner heranzukommen. Da entdecken uns feindliche Flieger. Sie schießen grüne Leuchtkugeln, darauf setzt ein mörderisches Artilleriefeuer auf diese Mulde ein. Wir geraten in das Grabengewirr einer ehemaligen Artilleriestellung und es ist unmöglich weiterzukommen. Um uns faucht und knallt es. Wir liegen in den flachen Gräben, fest an die schützende Seite gedrückt. Schrapnellkugeln, Erde und Steine kleckern andauernd auf den Stahlhelm. Es stinkt nach Pulver und Schwefel. Immer wieder schleudern Granaten die Erde hoch. Splitter zirpen durch die Luft. So werden wir ziemlich eine Viertelstunde niedergehalten. Die Flieger sind verschwunden. Das Feuer lässt nach. Die Gewehrbedienung ist noch heil beisammen. Von den Infanteristen sind wie durch ein Wunder nur zwei Mann verwundet. Es ist also sehr glimpflich abgegangen. Vor uns rattert immer noch ein englisches Maschinengewehr. Wir arbeiten uns nun schleunigst in den Gräben weiter, solange sie vorhanden sind. Dann nehmen wir Schutz von Hecken auf, an denen sich der Zug entlangpirscht. So kommen wir in die Nähe des Steinbruchs. Hinter den Trümmern eines Feldhäuschens bringen wir unser Gewehr in Stellung. Während wir von hier aus das noch schießende englische Maschinengewehr niederhalten können, arbeiten sich rechts die Infanteristen an den sappenartig ins Vorgelände hineinragenden Teil des Steinbruches heran. Auf ein Zeichen des Zugführers stoppen wir zu gegebener Zeit ab. Die Infanteristen machen noch einen Sprung und erreichen handgranatenwerfend den Steinbruch. Als die Handgranaten krachen, verschwinden die Engländer durch einen Graben unter Zurücklassung ihrer Toten und zweier Schwerverwundete. Die Sandgrube ist in unserem Besitz. Sofort wird die Verbindung nach links und rechts aufgenommen. Kurz vorher waren auch dort die unseren in den Graben eingedrungen. Im Graben selbst sieht es aus wie immer, wenn derselbe ein paar Mal den Besitzer gewechselt hat. Das heißt, er ist so gut wie nicht vorhanden. Tote und abermals Tote liegen umher. Deutsche Soldaten und Engländer. Wir müssen sofort an die Arbeit. Unser Gewehr bringen wir im Graben rechts des Steinbruches in Stellung, so dass wir denselben immer beherrschen können. Dieser Steinbruch zieht sich ein gutes Stück ins Vorfeld hinein und bietet dem Gegner eine vorteilhafte Einbruchsstelle. Jetzt ist er mit einer Gruppe Infanterie besetzt, der ein leichtes Maschinengewehr mitgegeben ist. Die Leute müssen immer auf der Hut sein. Die Nacht senkt sich bereits über die Stellung. Wir müssen schanzen. Der Graben muss wenigstens so weit wieder ausgehoben werden, dass er einigermaßen Schutz bietet. Sofort wird neues Drahthindernis gezogen. Man wundert sich, wo in der Zeit das Material hergeholt wird. Die Drahtrollen sind wohl englischen Ursprungs. Die wollte der Tommy diese Nacht vor dem eroberten Graben ziehen. Schon beginnt die Nacht unruhig zu werden. Das englische Feuer setzt allerorts wieder ein. Leichte Nebelschwaden legen sich auf das Gelände und zwischen die Stellungen. Oft wird alarmiert, aber immer stellt sich heraus, dass es nicht nötig war. Die Leute sehen Gespenster. Sie sind zu aufgeregt von den Ereignissen des Tages. Vielleicht sind es verwundete oder versprengte Engländer, die nun im Schutz der Nacht ihren Graben zu erreichen suchen. Reimann kommt mit dem Leutnant, in dessen Abschnitt wir liegen. Sie überzeugen sich von dem Standort und der Gefechtsbereitschaft unseres Gewehres und der Bedienung. Reimann gibt noch einige Instruktionen. Vor allen Dingen sollen wir Obacht geben, dass die im Steinbruch liegenden Mannschaften nicht überrumpelt werden. Reimann erzählt mir dann noch, dass die beiden anderen Regimenter der Division eben herausgezogen werden, weil sie beim Angriff große Verluste erlitten haben, die zu einem Teil auch durch eigenes Artilleriefeuer verursacht worden seien. Der Steinbruch wird wieder mit schweren Brocken belegt, unter denen sich Gasgranaten befinden. Auf ihn ist die englische Artillerie ganz besonders eingeschossen. Zwei Granaten schlagen zwischen darin zusammengelegte Leichen. Diese werden dabei noch mehr zerrissen und auseinandergeworfen. Infolge der warmen Witterung riechen sie schon stark. Zum Schlafen komme ich diese Nacht nicht. Wenn man auch einmal einnickt, so wird man von einem nahen Einschlag wieder munter gemacht. Oder der Posten am Gewehr ruft, weil er wieder irgendetwas gesehen hat. Nur Lumpe scheint einen sehr guten Schlaf zu haben. Er liegt neben mir in seinem Loch und schnarcht unbekümmert. Auch diese Nacht vergeht, und der Engländer unternimmt nichts. Am Morgen flaut sogar sein Artilleriefeuer ab. Da tauchen plötzlich andere Truppen auf. Wir werden abgelöst. Und wir sind heilfroh, dass das Regiment aus dieser zweifelhaften Ecke herausgezogen wird.